Herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Heute am 8. März 2018 zur 10. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstandes. Wir starten ab 20 Uhr. Versammlungsleitung macht der Carsten. Protokoll wie immer. Gabriele, vielen Dank dafür. Beginn 20 Uhr. Anwesend sind der Carsten, Lothar, Sebastian, Ute, Lilly, Astrid, Dorle. Von Tobias habe ich jetzt noch nichts gehört. Da, auf Stichwort erscheint, auch der Tobias ist da und Thomas hatte sich gemeldet, er kommt etwas verspätet. Petra ist nicht anwesend, die urlaubt nämlich gerade irgendwo hinter dem großen Teich, soweit ich weiß, ne? Jo. Gut, starten wir gleich durch. Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls, Zeile 34. Wer dafür ist, trägt sich dort bitte ein. Vielen Dank. Was? Matthias Mirs? Okay. Dafür gestimmt für das Genehmigen des letzten Protokolls haben Carsten, Tobias, Sebastian, Astrid, Doll, Lothar und Lilly. Damit ist es genehmigt, angenommen. Dankeschön. Top 2 Termin der nächsten Sitzung. Das ist der 22.03.2018. Wieder 20 Uhr hier im NRW-Mumble und gilt damit auch als eingeladen. Top 3, Bericht des Vorstandes. Ich starte einfach mal durch. Ich habe einen Stammtisch gehabt in Hannover. Ich war beim Polgef-Mumble, ich war beim Arbeitsmumble, ich war am Dicken Engel und ich habe ein paar Tickets bearbeitet. Fragen an mich. Da ist niemand. Dann Sebastian, schönen guten Abend. Ich habe mich ein bisschen eigentlich wie immer mit meinen Geschäftsbereichen beschäftigt und noch ein bisschen drumherum. Das heißt mit Datenschutz, wo ein bisschen, wo es ein paar Themen gibt mit Hessen, die wir abklären wollen, aber auch darüber hinaus. Dann waren so ein paar juristische Themen auf der Agenda, die uns beschäftigen. Des Weiteren gibt es ja den Antrag vom Bundesparteitag zum Thema P-Shop, wo wir verschiedene Fragen beantworten müssen. Diesen Fragen sind Petra und ich entsprechend hinterher, dass wir da Antworten kriegen, die noch ausstehen. Aber Näheres werdet ihr in einem Bericht finden, wo das grobe Gerüst wir schon erstellt haben, das wir Stück für Stück entsprechend füllen. Dann gab es so ein paar Dinge rund um die Landtagswahl in Hessen, weil ich da ja auch mit von betroffen bin, wo es um Aufstellungsversammlungen ging und habe mit verschiedenen Piraten gesprochen über verschiedene Dinge, wie das so ist, um Stimmungsbilder einzuholen, Meinungen und Ähnliches einzufangen, wie wir Dinge besser machen können als Partei und als Vorstand. Und dann hatte ich, weil das auch nochmal als Frage aufkam, dem Büro Julia Reda hinter telefoniert, weil wir ja entsprechend Kontakt aufgenommen haben, um zu hören, wie ihre Pläne sind. Und es war eigentlich auch ein sehr nettes Telefonat. Mit entsprechender Verzögerung kam da unser Schreiben an, was ja durchgerückt wurde und bevor es dann im Bundestag aufschlug und auch an Julia weitergereicht wurde, was zunächst sehr positiv aufgenommen wurde, insbesondere weil ausreichend Zeit ist zur Vorbereitung, um eventuell zu kommen, also Termin, also es besteht Interesse zu kommen. Inwieweit jetzt das eben vom Kalender her klappt, wird gegenwärtig geschaut. Diese Woche ist noch viel zu tun, deswegen rechne ich jetzt damit, in der nächsten Woche zurück zu hören oder Rückmeldung zu bekommen. Fragen? Dankeschön, Sebastian. Genau, Fragen. Nein, keine Fragen. Vielen Dank und einen schönen guten Abend, Liddy. Hallihallo. Ich war Astrids eiskaltes Händchen bei der Programmkonferenz und habe so ein paar Kleinigkeiten drumherum gemacht, die Menschen einladen und das nochmal in verschiedene Kanäle schieben. Ich habe auch ähnlich wie Sebastian ein bisschen juristisches Zeug von uns an der Backe, worum ich mich kümmere. Dann habe ich mich in unsere Pressegruppenhistorie mal eingearbeitet, sprich die Mailinglisten auf den neuesten Stand gebracht, bin gerade beim Wiki angekommen, in dem Zuge auch ein ganz kleines bisschen das Blog optimiert und die Website gepflegt und ansonsten solche Geschichten, was Bolle immer unter dem wunderschönen Wort Tagesgeschäft zusammenfasst, Tickets, Mammels etc. pp. Insbesondere Tickets abgearbeitet, die irgendwie seit Ewigkeiten in der Presse rumliegen, von wegen, bitte meldet mich mal bitte aus eurem Verteiler ab, etc. Da ist noch ein bisschen was offen, was noch gemacht werden muss. Vielen Dank, Lilly. Gibt es Fragen dazu? Hast du inzwischen Zugriff auf die Presse, auf die PolgefQ? Es scheint so. Ist okay. Wir gucken uns das mal am Wochenende an. Du sagst mal, ob es so aussieht wie das, was du kennst. Alles klar. Gut, weiteres. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann einen schönen guten Abend, Astrid. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich habe Folgendes getan. Mumble wie üblich, Montag, Arbeitssitzung, Team Polgef. Dann das mit den Programmkonferenzen, unheimlich viel Kleinzeugs und dann war da auch noch eine Aufstellungsversammlung für den Direktkandidaten für den Bezirkstag in Erlangen. Wir wählen ja nicht nur einen neuen Landtag, sondern eben auch die Bezirkstage, weil wir ja diese Zwischenebene noch haben. Und da haben wir dann also eine Direktkandidatin aufgestellt, nämlich mich. Super, vielen Dank. Fragen an Astrid? Keine, dann lieber Lothar, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Die Zahlen wieder zuerst. Wir haben Kontostände in Höhe von 1,1 Millionen Euro, dem stehen Verbindlichkeiten gegenüber von 680.000 Euro. Ja, ansonsten habe ich jetzt mal dafür gesorgt, dass der P-Shop auf der Finanzenseite ist. Also diese Online-Darstellung der Finanzen, das war auf dem BBT angekündigt, da sind wir jetzt dazu gekommen. Link ist im Protokoll drin, genauso ein Link zu ein paar Erläuterungen dazu. Ja, ansonsten so die üblichen Schatzmeister und Beitragskonto Mumble, das habe ich gemacht. Und wir sind gerade bei der Vorbereitung für die Zuwendungsbestätigung vom Bund. Die werden im März rausgeschickt noch. Wenn Fragen sind, raus damit. Auch da scheint keine zu sein. Dann vielen Dank, Lothar, und guten Abend, Dorle. Ja, guten Abend nochmal in die Runde. Ich war in München in der LGS und habe mich dort mit dem Detlef, dem Landesschatzmeister von Bayern, getroffen und dem Geldpirat. Und wir haben zusammen die Zuwendungsbescheinigung für 2017 für den LV Bayern und den Bezirksverband Oberbayern erstellt und auch verschickt. Dann war ich in diversen Mumble, unter anderem Arbeitsmumble vom BOFO und das allgemeine Tagesgeschäft. Dankeschön, Dorle. Fragen dazu? Keine. Thomas kommt verspätet, das hatte er uns angekündigt und von daher springen wir direkt zu Tobias. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ich war beim Bezirksparteitag Oberpfalz, wurde dort wieder zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, also die Ämterkumulation bleibt jetzt erstmal bestehen. Konnte die Versammlung nicht davon abhalten, mich wieder zu wählen. Dann zu meinen Hauptthemen IT. Ich bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten Server für Redmine. Habe da zwei Server gefunden, die wir noch haben bei der IT. Ja, da stellt sich nur die Frage, wie man auf diese Server draufkommt. Da bin ich gerade auf der Suche. Eventuell kann man die auch mal kündigen, um uns ein bisschen Kosten vom Hals zu schaffen. Dann hatte ich noch ein Treffen mit der Bayern IT. Ganzes Wochenende. Wir haben da auch vor allem über das Thema Datenschutz geredet. Wie sieht es aus über die DSGVO-Umstellung und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht dazu. Dann habe ich den Auftragsdatenverwaltungsvertrag für Discourse vorbereitet. Der geht dann demnächst in unseren DSP und dann können wir hoffentlich bald starten mit Discourse. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen am Bioportal rumprogrammiert. Fragen? Scheinbar keine. Vielen Dank, Tobias. Petra ist, wie ich es eben sagte, im Urlaub, hat aber ihre Punkte hier im Pad eingetragen. Alltagsgeschäft, Mitgliederverwaltung, Austritte, Umzüge, Eintritte. P-Shop, ein paar kleine Dinge. Dieses ist online mit dem entsprechenden Link dazu. EU-Wahlkampf zusammen mit Sebastian den Brief an Julia geschrieben und sie hat sich bei Alexander und Adam über den Stand der Planung zum EU-Wahlkampf informiert. Fragen in irgendeiner Form bis hierher? Gut, vielen Dank. Dann springen wir zu Top 4, zu den Anträgen. Wir hatten bei unserer letzten Vorstandssitzung den Antrag von Wutze vertagt. Es geht um den BPT 18.2. Ist Wutze da? Jo, bin da. Jo, wir haben ja den unglücklichen Umstand, dass in deinem Antrag bereits ein Datum verankert war, der oder welches mit der Landtagswahl in Hessen zusammenfällt. Deswegen haben wir das ja vertagt, weil wir das ja auch alles ein bisschen unglücklich finden. Und ich denke, wir haben eine Lösung zunächst erstmal gefunden, wie wir jetzt weiter verfahren werden, oder? Wir haben eine Lösung gefunden, aber gleich vorweg, ich habe nach anderen Terminen gesucht. Uns stört in der Tat der 11.11., sprich Fasching geht los im November. Uns stören einige andere Dinge, dass Oktober im Prinzip aufgrund dessen, dass in Bayern ja auch Landtagswahlen sind, dass wir dort auch nichts machen können. Es gab einige Schreiben in die eine Richtung, zumindest im Hessischen Landesverband und auch in Rheinland-Pfalz betraf. Leider gab es von dort keine Rückmeldung. Wie gesagt, es gab da genügend Gesprächsangebote meinerseits auf jeden Fall. Leider hat sich keiner gemeldet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich ziehe den Antrag erstmal zurück. Ich habe alles soweit gecancelt, was diesen Ende Oktober Termin angeht, bin auf der Suche natürlich weiterhin nach einem adäquaten Termin und werde über den Vorstand aller Voraussicht nach im Laufe dieser Woche noch, also morgen, übermorgen, einen neuen Aufruf in Sachen Saalsuche rausgeben für September bzw. November. Wahl, also Vorstandsbeitrag dann machen. Ja, vielen Dank, Butze. Was Butze sagte, wir werden eine neue Ausschreibung machen, wo natürlich dann auch, wenn noch woanders irgendwelche Hallen bekannt sind, die für den Zeitraum, für den für dieses Budget auch in Frage kommen, wer das weiß, bitte gebt das entsprechend weiter. Die Ausschreibung erfolgt wieder über das Vorstandsportal. Wir werden das über Twitter und die anderen Kanäle natürlich nach außen geben. Nur für die hier Anwesenden wäre es schön, wenn ihr das dann auch schon mal im Auge habt. Weil ich gehört habe, es gibt tatsächlich noch Menschen in der Partei, die von diesen Ausschreibungen nichts wissen. Und das ist natürlich ungünstig. Und wir müssen natürlich auf irgendein Medium zurückgreifen, auf irgendeinen Ort. Von daher an die Vorstände, an die hier Mithörenden, bitte gebt das entsprechend weiter. Gut, vielen Dank, Rutzer. Wenn da keine weiteren Fragen mehr zu sind, bitte. Ich wollte gerne auch nochmal es entsprechend würdigen und Danke sagen für die Arbeit, die, auch wenn jetzt das zunächst abgesagt wurde, reinging, den Ort zu finden und entsprechend vorzubereiten. Vielen Dank, dass du dich da bereit erklärt hast, es zu machen als Beauftragter und auch hier was wirklich vorgetragen hast. Ist ja doof, dass es jetzt vom Termin so ist, aber auf jeden Fall einen herzlichen Dank von uns. Jawohl, dem kann ich mich nur anschließen. Gut, weitere Anträge sind mir nicht bekannt. Irgendjemand anders, der von Anträgen weiß, die ich nicht kennen würde? Doch, ich bin da vielleicht noch ein kleines Problem. Und dann erzähl mal. Und zwar, es ging um die ÖA-Sitzung vom Montag. Ich weiß nicht, ob das insofern bekannt gemacht worden ist, dass wir im Prinzip die Presseverantwortlichen eigentlich eingeladen haben. Also die Presseverantwortlichen aus dem Bundesvorstand, sprich dich, Carsten und Lilly, am Montag kommender Woche uns dort nochmal kurz zusammenzusetzen, beziehungsweise auch weit 5 Minuten länger zusammenzusetzen, um die gesamte verfahrene Thematik nochmal durchzusprechen, wie wir dort weiter verfahren. Isan hatte da ein nettes Protokollchen geschrieben, beziehungsweise auch noch ein paar Links zusammengesammelt und wird euch da mit Sicherheit auch noch einiges an Informationen geben, wenn ihr sie mal fragt. Ja, die Einladung hat uns heute, Spätnachmittag um 17 Uhr erreicht. Wäre sie gestern gekommen, hätte ich zugesagt. So ist leider der Montag bereits verplant. Das ändert aber nichts daran, dass wir reden müssen. Nur wir werden einen anderen Termin suchen müssen. Ich habe mit Lilly auch schon gesprochen. Ich gehe aber davon aus, dass wir die Dinge, die ich so bislang verfolgt habe, auch nicht in einer Sitzung irgendwie abhandeln können oder so. Also wie gesagt, Redebedarf ist da, Einladung ist gekommen, nur seid mir nicht böse, das ist relativ knapp. Tut mir echt leid, aber das werde ich nicht schaffen am Montag. Ist ja überhaupt kein Problem, wie gesagt, nur wir müssen jetzt so langsam aber sicher mal zur Schule kommen. Und wie gesagt, wenn es im Laufe der nächsten Woche klappt, wäre es gut. Eigentlich perfekt, um ehrlich zu sein, von daher. Wir werden uns da mal noch auseinandersetzen, wie wir das mit den Terminen am besten hinkriegen. Das ist nicht das Problem, aber irgendwas jetzt im Moment zu sagen, kann ich leider so nicht. Das ist aus der hohlen Hand und das ergibt dann meistens kein Ergebnis, was passt. Das ist blöd. Nichtsdestotrotz kann man sich ja mit den Themen schon mal beschäftigen. Nichts, dass wir das nicht auch schon getan hätten. Und dann müssen wir gucken, dass wir die vernünftig übereinbekommen. Definitiv. Vielen Dank für den Hinweis nochmal. Gut, wenn keine weiteren Anträge sind, dann wären wir jetzt bei Top 5. Sonstiges Fragen an den Bufo haben wir im Prinzip auch schon. Ich will gerade eben zwei, drei Termine ansprechen, die wir hier haben. Es ist eine Einladung umgegangen für die Freedom Not 4 in Brüssel vom 21.09. bis 24.09. Eine recht interessante Veranstaltung, die man im Auge behalten sollte. Dann haben wir die erste Programmkonferenz, haben wir ja auch schon angekündigt, jetzt am kommenden Wochenende in Kassel und das darauffolgende Wochenende, 17. und 18.03. ebenfalls in Kassel, das Verwaltungstreffen 18.1. Ja, der Termin für die Bookfood-Team ÖA wird gesucht. Da müssen wir gucken, dass wir einen zusammenbekommen. 12.03. wird leider nichts, tut mir sehr leid. Gibt es weitere Punkte, die irgendjemand ansprechen möchte aus dem Vorstand? Ja. Bitte, Astrid. Ich streue hier mit Asche auf mein Haupt. Ich habe nämlich tatsächlich was verpennt. Und zwar habe ich am Dienstag mit den politischen Geschäftsführern darüber gesprochen, dass ich gerne ein Reisekostenbudget in Höhe von 500 Euro aus unserem Veranstaltungsbudget haben möchte. Dem wurde dann Zustimmung zuteil. Ich habe nur verpeilt, den Antrag zu schreiben. Können wir das im Umlauf machen? Ich denke schon, klar. Okay, dann bastle ich den nämlich nachher noch zusammen. Nur damit sich keiner wundert und ich es mal laut gesagt habe. Okay. Weiteres? Guten Abend, Thomas. Gut. Okay, keine weiteren Punkte? Irgendwelche Fragen noch offen? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Auch nicht. Gut, dann bedanke ich mich beim Protokoll, schließe die Sitzung um 20.18 Uhr. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bedanke mich bei euch, dass ihr da wart.